Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und es ist mal wieder Zeit für ein Netzstimmengespräch für alle, die von etwas zu viel Literatur in letzter Zeit überlastet wurden. Ich nehme zwar morgen auch wieder einen literarischen Dingens auf, aber heute geht es ganz hart zur Technik, nämlich wir reden mit der Daniela Cicato aus Hamburg und wir reden über ChatGPT und Recruiting. Hallo Daniela. Moin Oliver, danke für Ja, deine Einladung. moin, Schön moin, hier zu ne? sein. Es ist hier ja schon eher abends, aber in Hamburg sagt man ja immer moin, was eigentlich, also ich habe das gelernt, das heißt eigentlich gut, ne? Also man sagt Ja. gut oder so, aber in Hamburg, es gilt ja schon als geschwätzigen moin, moin zu sagen, ne? Man sagt ja nur moin. Deswegen sage ich auch nur Moin, genau. Und man sagt das hier wirklich den ganzen Tag über. Ach, das ist Ja, sowas wie Hallo. genau. So. Ich finde es auch den idealen Netzgruß, weil es funktioniert halt immer, ne? Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ja, Und ich glaube, ich im mag Süden das. bei euch sagt man Servus oder was sagt man bei dir in der Gegend Ich rund habe um jetzt den kürzlich jemand Bodensee? hier im Dorf Servus sagen hören. Das fand ich aber eher ungewöhnlich. Es ist ganz lustig hier im Dorf. Es kommt drauf an. Also man Ah. sagt dann auch Hallo oder Tag oder so. Aber die Eingesessenen, die auch so grob im selben Altersbracket sind, die haben dann, die sagen Sally. Ja, Ah, ja, da also bräuchte ich ein Übersetzungstool für, um zu wissen, was sei gemeint ist. gegrüßt. Also da, das, ob das eine KI könnte, die müsste nämlich dann wissen, ob ich den kenne, ob der mit mir auf eine Schule gegangen ist, ob ich uns beide als gleichrangig betrachte. Also das ist so wie in so einem eingeborenen Stamm gibt es da ganz diffizile Unterschiede, wer wen wie grüßt. Also Ich kann dir schon sagen, ChatGPT würde damit aktuell überfordert das sein. wäre momentan überfordert. Da kommen wir aber Weiß später ich noch mal dazu. definitiv. Genau, jetzt Genau. erzähl mal kurz, was du so. Also normal fange ich immer an mit dem schönen Satz, wer bist du und was machst du? Also was tust du denn so den ganzen Tag, wenn du nicht mit Robotern sprichst? Dann spiele ich trotzdem auf der Tastatur und damit meine ich nicht die vom Keyboard oder Klavier, steht zwar auch hier bei mir, aber wird sehr selten benutzt. Ich bin eigentlich die meiste Zeit des Tages am Rechner und ja, recherchiere in Business-Netzwerken wie LinkedIn oder auch gelegentlich in Xing nach Kandidaten, die für Fach- und Führungspositionen unserer Kunden in Frage kommen und schreibe sie dann darüber an. Und wenn wir dann ins Gespräch gehen wollen, dann spiele ich auch auf der Tastatur, weil dann lade ich sie zum Webmeeting ein und dann reden wir. Das heißt also, ich habe Spaß beiseite, die Talentrakete GmbH gegründet. Das ist eine auf Social Media Recruiting und E-Recruiting spezialisierte Personalberatung mit Sitz in Hamburg. Wir sind drei Ladies. Klein, aber fein ist unser Team. Und neben dem operativen Recruiting unterstützen wir unsere Kunden auch, indem wir unsere Schatzkiste öffnen und sie teilhaben lassen an unseren Erfahrungen. Das heißt, ich gebe Trainings, halte Vorträge, schreibe Bücher, zum Beispiel das Praxishandbuch Social Media Recruiting, das vielleicht der ein oder andere Recruiter Das sehen wir als da also Kompendium kennt. Genau, ich gehe mal ein die bisschen bei zur Seite. YouTube sind, sehen das jetzt im Hintergrund. Die anderen müssen es halt googeln, ne? Praxishandbuch, was? Praxishandbuch Online Recruiting, ne? Nee, Praxishandbuch Social Media Recruiting Social im Media Recruiting. Springer-Gabler Verlag erschienen, genau. Und der Ralf Dannhäuser, Ralf mit PH, ist der Herausgeber und der hat diverse Expertinnen und Experten um sich geschart, die dann als Co-Autorinnen und Autoren einzelne Fachkapitel beisteuern. Und ich habe mit dem Ralf zusammen das umfassendste Kapitel, das Hauptkapitel der bisherigen letzten vier Ausgaben geschrieben. Die fünfte Ausgabe erscheint im Herbst diesen Jahres zur Zukunft Personal. Genau, ja, also ich teile das Wissen unheimlich gerne mit Personen, die selbst im Unternehmen rekrutieren oder auch mit Personen, die in der Personalberatung oder Personaldienstleistung als Rekruter tätig sind. Genau, da geht es um all die Dinge, die ich selber jeden Tag anwende, also die Praxiserfahrungen, die teile ich und ja, damit vergeht mein Tag viel schneller als gedacht. Und Themen wie ChatGPT, die luschern dann noch zusätzlich um die Ecke. Genau, bevor wir dazu kommen, würde ich gerne an anderer Stelle noch einhaken, weil du sagst, du lädst sie dann zu einem Webmeeting ein. Hast du das Genau. vorher auch? Hast du das präpandemisch, wie man so schön sagt, neues Adjektiv, hast du das präpandemisch auch schon so gemacht? Oder wurde da primär telefoniert? Tatsächlich habe ich mit Online-Meeting-Tools schon vor der Pandemie viel gearbeitet, wenn ich Online-Trainings gegeben habe. Also da habe ich Tools genutzt wie Spreed, das kennst du, glaube ich, auch noch, ne? Oh ja. Spreed Web-Meetings oder NetViewer und solche Geschichten, TeamViewer. Aber ich gebe zu, weder Pre- noch Post-Pandemic, sondern Just-in-Sequence-Pandemic habe ich dann begonnen, Interviews mit Kandidatinnen und Kandidatenpersonen zu führen. Und das ist heutzutage so schön. Also auch wenn mal Leute mit mir einfach telefonieren oder sprechen wollen, ist jetzt fast immer mein Impuls zu sagen, wollen wir nicht einfach reden per Zoom und uns direkt in die Augen schauen? Das ist doch irgendwie viel schöner. Ja, Genau. also bei mir ist auch so, ich telefoniere noch seltener als vorher, ja, und eigentlich schicke ich den Leuten immer so einen Zoom-Link und oder so einen Terminlink, wo man dann, wo am Schluss dann eh ein Zoom-Meeting rausfällt, ja. Genau, Simsen, Telegrammen oder Zoomen, das sind so Ja, die Dinge. genau. So, ja, wie bist du auf ChatGPT gestoßen und warum hast du beschlossen, dich damit etwas intensiver, was schon eine ziemliche Untertreibung ist, aber etwas intensiver zu befassen? Genau, in Hamburg mag man ja das Understatement so ein Ja, bisschen. Von genau. Also, daher ich habe mir das mal kurz angeschaut. genau, du bringst bei mir die richtige Seite zum Schwingen. Genau, also mir ging es so, dass ich im Januar diesen Jahres, also 2023, das erste Mal über Spiegel, Zeit, Welt.de, das sind so die Dinge, die ich so in meiner Tagespresse immer habe, da las ich plötzlich von diesem ChatGPT und ich muss sagen, das erste Mal konnte ich das auch noch nicht so fehlerfrei sprechen, weil ich habe direkt gedacht, so, ich lese das, gut, das muss ich jetzt mal reden. Und dann kam ich dabei ins Stolpern und ich muss immer schmunzeln, wenn manche heute mit mir sprechen und darüber reden wollen, erstmal auch so ein bisschen ins Holpern geraten. So, also ich habe das gelesen und ich war sofort sehr angefixt, weil mich irgendwie, also erstmal liebe ich neue Technologien, da ich sowieso in Social Media und Internetwelten unterwegs bin, mich auch mit Algorithmen beschäftige für die Suche von Kandidaten, interessieren mich solche neu aufkommenden Technologien. Und zum anderen gab es aber etwas, was mich so richtig angestachelt hat, neben der Neugier. Und das war der Punkt, dass ich gemerkt habe, dass ich in den Beiträgen der Medien, der Mainstream-Medien, eigentlich nur so Befürchtungen las. Oh Gott, jetzt kommt da so ein neues Tool. Ganz viele Gefahren im Sinne von auch, was man Recruiting-bezogen lesen konnte. Da standen dann so Sätze wie, jetzt generieren Bewerber ihre Anschreiben und ihre Lebensläufe mit solchen Tools. Und oh Gott, als Recruiter kann man ja gar nicht mehr auseinanderhalten, was hat der Mensch geschrieben, was die Maschine. Und dann gab es erste Untersuchungen, da wurden Recruitern solche Anschreiben und CVs geschickt und es wurde untersucht, wie viele Recruiter würden denn jetzt die maschinell generierten Kandidatentexte bevorzugen und jemanden einladen oder nicht. Und da habe ich ehrlich gesagt so einen Moment erlebt, wo ich dachte, voller Entrüstung, es geht doch irgendwie gar nicht, dass hier alle nur sich davor grämen und sorgen, wie schlecht das alles ist. Weil ich persönlich nehme jeden Tag in meinem Arbeitsumfeld wahr, dass die Unternehmen zu wenig Fach- und Führungskräfte haben. Auch im Recruiting-Umfeld jammern alle mehr oder weniger lautstark, ich habe so viel zu tun, ich schaffe das gar nicht. Und dann dachte ich so, jetzt gibt es hier Tools, die versprechen, uns die Arbeit abzunehmen, vielleicht auch ein Stück weit die Arbeitskraftlücke am Markt schließen könnte. Warum lese ich nirgends etwas darüber, wie wir konkret solche Tools einsetzen können, um uns im Recruiting die Arbeit zu erleichtern. Und da habe ich dann ungefähr noch 1,5 Wochen abgewartet und immer so geguckt, was passiert so, habe mir dann auf Google ein paar Alerts eingerichtet, um zu schauen, ganz explizit auch im Blick zu behalten, was wird so darüber geschrieben. Und dann habe ich Mitte Januar festgestellt, da schreibt kein Mensch drüber. Und da habe ich gedacht, gut, also wenn das keiner macht, dann pick ich mir jetzt das Thema, hefte mir das ans Revers und tauche ein in die Welt. Und seitdem hat sich so ein Sog ergeben oder mich hat ein Virus erfasst, auch ein C-Virus, nur nicht Corona, sondern ein ChatGPT-Virus, dass ich einfach nicht mehr davon losgekommen bin und ich einfach ja entdeckt habe, welche Einsatzszenarien kann es geben und ich muss dir sagen, es gibt so viele davon. Ich kann die noch gar nicht alle selber abbilden, weil das, worüber ich dann auch berichte, überprüfe ich natürlich auf Herz und Nieren und adaptiere das auch so, dass andere Recruiter das auch quasi per Copy and Paste als Formelvorlage nutzen können. Vielleicht sollten wir jetzt, also ich überlege gerade, ob jetzt jemand, der die letzten 5 Monate oder 4 Monate unter einem Stein gelebt hat, ob der überhaupt versteht, wovon wir reden. Vielleicht sollten wir einfach aus purer Vorsicht und Höflichkeit, vielleicht sollten wir kurz erklären, was ChatGPT ist, was dieses GPT heißt. Also ich höre das auch oft, dass die Leute, jetzt muss ich aufpassen, GTP sagen. Ja, das ist sehr, sehr beliebt, die letzten beiden Buchstaben auszutauschen. Vielleicht, wenn man nämlich weiß, wofür die stehen, ist es dann vielleicht einfacher. Und mal kurz zu erklären, was das ist, und vielleicht auch, wofür man es verwenden kann und wofür vielleicht nicht. Also erstmal so ein paar Pflöcke einschlagen und dann Genau. können wir vielleicht mal schauen, dass wir mal schauen, was machst du damit und was hast du dabei gelernt? Ja, Also was ist das? Was ist das? genau. Was ist das? Ich würde es mal so sagen, vom Hölzchen ins Stöckchen arbeiten wir Ja, uns vor. Ne? Also jetzt genau. erstmal so im Hölzchen die Metaebene. Was ist das denn Ja, überhaupt und wofür steht dieser genau. Zungenbrecher? Also, das Tool ChatGPT gehört in die Kategorie künstliche Intelligenz. Auf Deutsch abgekürzt KI, wann immer jemand die Buchstaben großes A, großes I liest, das steht für die englische Übersetzung, nämlich Artificial Intelligence. Und in Kalifornien gibt es ein Start-up, also ein junges Unternehmen, das hat über die letzten Jahre ein Sprachmodell entwickelt, ein sogenanntes Large Language Model, LLM. Nicht zu verwechseln mit den juristischen Abkürzungen, die man im Studium sich aneignen kann. Also Large Language Models, das sind Modelle, die statistische Wahrscheinlichkeiten untersuchen, nämlich wie oft stehen bestimmte Worte in der Nähe von anderen Worten. Und auf Basis dieses statistischen Modells wurde eine Software entwickelt, die zum Zweck hat, mit uns Menschen so zu interagieren, dass wir als Anwendende das Gefühl haben, wir reden in Anführungsstrichen, schreiben nicht mit einer Maschine, sondern mit einem Menschen. Also das heißt, ChatGPT ist ein sogenannter Chatbot, also ein Robot, ein Computer zum Chatten, zum Miteinander sprechen, reden, schreiben. Und das Ganze soll sich eben unheimlich knufflig, nett, einfach, leichtgängig, anfühlen für uns. Das ist die Intention. Und was macht dieses Tool? Was macht es nicht? Was kann es nicht? ChatGPT wird oft auch als sogenannter Textgenerator bezeichnet. Und damit kommen wir zu dem, wofür dieser Zungenbrecher steht, ChatGPT. Chat ist eben das Gespräch, der Talk. Und GPT steht für Generative Predictive Transformer. Was bedeutet das? Künstliche Intelligenz kann man ja in ganz viele Kategorien einordnen und die sogenannte Generative AI, was ChatGPT ist, das sind Tools, die mittels künstlicher Intelligenz Output generieren. In diesem Fall von ChatGPT ist es Text. Es gibt auch Tools der künstlichen Intelligenz, die können Bilder zeichnen. DALL-E zum Beispiel stammt aus dem gleichen Haus wie ChatGPT oder Midjourney ist ein anderes Tool, was auch Bilder generiert, sehr bekannt, auch durch die Medien begeistert, schon mit Bildern, Also Fake-Bildern vom Papst kürzlich im großen weißen das Papstbild, Daunenmantel genau, das Papstbild und, oder und. der oder die Genau. Festnahme von Trump oder solche Genau, Dinge, die ne, wo er vermeintliche sich Festnahme, ne? Nicht, dass wir hier noch. vermeintliche, Genau, genau, genau. also der sich So, geprügelt und. hat angeblich und so weiter, ja, genau. Genau, ja. Und dieses Generative Predictive Transformer bedeutet eben, predictive ist das englische Wort für vorhersagend. Und das zielt eben auf diese statistischen Wahrscheinlichkeitsberechnungen an, mit deren Hilfe ChatGPT Texte generiert. Ich habe Ich letztens glaube, einen für das Podcast. P, gibt es noch eine zweite Möglichkeit, nämlich pre-trained, also vortrainiert. Ja, also sozusagen Genau, genau. das Ding fängt nicht dumm an, sozusagen mit null, sondern das kann schon eine ganze Menge. Genau. Genau, ChatGPT, diese Maschine, ist gefüttert worden mit riesig großen Datenmengen, die frei im Internet verfügbar waren. Seien es Informationen von Wikipedia, von Homepages, von allen möglichen, von Bibliotheken, von öffentlich zugänglichen Daten. in vielen verschiedenen Sprachen. Das heißt, das Tool hat zwar originär auf Englisch gelernt, ist aber dann auch gefüttert worden mit Worten und Texten aus anderen Sprachen, weshalb ChatGPT auch Deutsch versteht und spricht, Schrägstrich, schreibt. Und genau, ich habe letztens einen Podcast gehört mit Harald Lesch. Das ist ja der Astrophysiker, der so ein bisschen als der Erklärbär der naturwissenschaftlichen Welt auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen ist und renommiert ist. Und der sagte letztens im Podcast, KI ist nichts anderes als ein statistischer Papagei. Darüber kann man lachen oder auch entrüstet sein. Ich finde, obwohl ich ChatGPT sehr mag und Harald Lesch auch, finde ich das ganz witzig, dass er das so gesagt hat. Das heißt, wir haben als Anwender den Eindruck, wenn wir diesem Tool eine Aufgabe geben und es diese erfüllt, dass wir denken, boah, das ist ja irgendwie der helle Wahnsinn, das erfindet ja tolle Sachen und genau das ist nicht der Fall. ChatGPT erfindet nichts neu, sondern in einer rasend hohen Geschwindigkeit ist es in der Lage, auf unsere Fragen Antworten zu formulieren, indem es quasi Fragmente von Informationen, mit denen es angefüttert wurde, zusammenstückeln kann zu sinnvoll, möglichst sinnvoll anmutenden Antworten. Und das geschieht, wenn wir dem Tool gescheite Fragen stellen, häufig so gut, dass wir wirklich baff sind und denken, boah, das ist ja irgendwie genial, ja? Wir dürfen aber dabei nicht vergessen, das Tool ist nur so schlau, wie es gemacht wurde, anhand der Informationen, mit denen es gelernt hat und auch anhand der Regeln, die es auferlegt bekommen hat, durch die Entwickler, die es entwickelt haben. Und damit sind wir bei dem Punkt, dass viele Tools, die ja heute schon in unserem Alltagsleben gang und gäbe sind, ohne dass wir uns darüber vielleicht im Klaren sind, nämlich wie Maschinen bei Amazon den Preis ermitteln, anhand unserer Nutzerhistorie oder zu welcher Tageszeit wir bestimmte Produktseiten aufrufen oder welchen Kreditzins wir angeboten bekommen aufgrund unserer Schufa-Einträge und ähnlichen, besteht auch bei diesen Tools hier die Gefahr der Vorverurteilung, der sogenannten Bias. Ne? So, das heißt also, es ist ein Tool, das dafür gemacht wurde, dass jeder Mann, jede Frau in diesem Land und weltweit es einfach anwenden kann. Und es ist kostenfrei zugänglich für uns in einer speziellen Version. Das heißt, es gibt zum jetzigen Zeitpunkt, jetzt heißt 2. Mai 2023, zwei Versionen von ChatGPT vom originären Hersteller der Firma OpenAI am Markt, nämlich die Version ChatGPT 3.5 und ChatGPT 4. Und beide Versionen sind gefüttert mit Daten, die bis maximal September 2021 reichen. Das heißt, stellen wir dem Tool Fragen zu Themen, die ab Herbst 2021 in der Welt geschehen sind, ist es wie ein schwarzes Loch. Das Tool weiß dazu nichts zu antworten. Und damit kommen wir direkt mal schon mal zu dem ersten Stolperstein. Das Tool ist aber nicht darauf trainiert, die Wahrheit zu sagen, hey, du stellst mir eine Frage, auf die ich keine Antwort weiß. Sondern das Tool wurde entwickelt, um uns Menschen doch irgendwie ein kommodes Gefühl zu geben. Das heißt, das Tool erfindet dann etwas. Und das ist das, was die KI-Experten als sogenanntes Halluzinieren bezeichnen. Das heißt, künstliche Intelligenzen wie ChatGPT neigen dazu, Fakten und Fiktion zu mischen, und zwar so geschickt, dass wir das im Zweifel gar nicht merken, wenn wir nicht wissen, dass Teile von Antworten bei ersonnen sind, dann können wir darauf heutzutage reinfallen. Und das wird auch als eine der Gefahren, ja heute schon in Sagst du gerade manchen nochmal? Medien diskutiert, dass Se natürlich. Sekunde, Sekunde. Ich hatte ja Wie gerade, bitte? ich weiß nicht, ob das auf der echten Tonspur auch ist, aber ich hatte gerade einen Schredderer bei deinem letzten Halbsatz. Also, so, jetzt habe ich ihn auch schon Okay. wieder vergessen. Wenn du den letzten Gedanken nochmal wiederholen könntest, das wäre super. Genau, also ChatGPT erfindet im Zweifel Teile von Antworten oder ganze Antworten, die nicht faktisch korrekt sind. Und das ist eine Gefahr, die auch in Mainstream-Medien diskutiert wird von Anwendenden und Fachleuten, dass die Gefahr groß ist, dass wir auch sogenannte Fake-Informationen hineinfallen können oder hereinfallen können. Das heißt also, wenn ich heute das Tool nutze, um bestimmte Informationen zu recherchieren, wofür es oftmals sehr gut geeignet ist, wenn es insbesondere keine tagesaktuellen Geschehnisse sind, dann bin ich doch gut beraten, wenn ich das ein oder andere, sofern es wirklich faktisch stimmen muss, das auch nochmal über andere verlässlichste und offen zugängliche Quellen wie Wikipedia zum Beispiel zu verifizieren. Genau, Hm. aber ansonsten ist ChatGPT ein tolles Tool, das für alles wie geschaffen ist, wo wir mit Texten arbeiten. Also ob es darum geht, dass wir uns Texte erstellen lassen möchten, Texte schreiben lassen möchten, dass wir Texte redigieren lassen möchten, zum Beispiel kürzen lassen, netter formulieren wollen in einer bestimmten Stilrichtung, von einem formellen Stil hinkommen zu einem informellen Stil. Oder dass wir einen Text von einer bestimmten Sprache X in eine andere Sprache Y übersetzen wollen. Oder dass ChatGPT uns Gedankenimpulse gibt, dass wir zum Beispiel sagen, wir möchten einen Artikel veröffentlichen oder schreiben für einen Blog zum Beispiel oder für LinkedIn zum Thema XY. Schlag mir doch dafür mal spannende Headlines vor. Oder man kann ChatGPT eben auch fragen, mal angenommen, ich wollte ein Buch schreiben zum Thema ChatGPT im Recruiting. Über welche Anwendungsfälle könnte ich denn in dem Buch schreiben? Gib mir mal 20 Beispiele dafür und dann spuckt es auf Knopfdruck in wenigen Sekunden so schnell, dass wir gerade mitlesen können, die 20 Vorschläge auf, spuckt es aus. Ja? Oder es funktioniert eben, um uns bestimmte Dinge auch erklären zu lassen, wenn wir zu bestimmten Aussagen oder zu bestimmten Worten Hintergründe verstehen wollen. Und das ist ja im Recruiting oft der Fall, dass ich ergründen will, was hat es mit einer bestimmten Stelle auf sich, welche Kandidaten passen dafür und warum, was sind passende Zielfirmen, die in diesem Kontext arbeiten und das sind alles so Hintergrundinformationen, in die ich mich reinzoomen möchte. Da kann ich mir diese Dinge von ChatGPT erklären lassen. Ja, und ja, demzufolge ist es ein Tool, was sowohl für Recherche als auch für kreative Arbeit, für Textarbeit gut funktioniert. Und damit hilft es uns, insbesondere wiederkehrende Aufgaben knackiger erledigen zu lassen, also in weniger Zeit zum Ergebnis zu kommen oder ein Teilergebnis zu erzielen. Und auf der anderen Seite hilft es uns eben auch, ja, zu neuen Ideen zu kommen, auf die wir von alleine so schnell nicht gekommen wären. Es ist also ein schöner Impulsgeber. Aber ich empfehle immer, niemals die Ergebnisse von ChatGPT einfach so eins zu eins für die allheiligmachende Wollmilchsau zu betrachten, sondern es ist immer eine Basis, auf die ich andocken kann oder an die ich andocken kann, um das Ergebnis weiter zu verfeinern, zu verbessern. Ja, also das Tool kann ja von alleine auch nicht ganz genau meinen jeweiligen Kontext kennen, ne? Obwohl ich natürlich eingeladen bin, das auch möglichst zu spezifizieren. Und damit sind wir vielleicht beim Thema, das wir vielleicht nachher auch gleich nochmal besprechen wollen. Wie gehe ich denn vor, damit das Tool auch möglichst genau das macht, was ich will und nicht irgendwas, was vielleicht so Larifari dann vom Output ist? Genau, also so wie du vorhin angedeutet hast, das, was da rauskommt, hängt sehr, sehr stark von dem ab, was man da reingibt als Aufgabenstellung. Und da gibt es ja so ein paar Tricks oder Hacks oder wie auch immer man sie nennen möchte. Da können wir vielleicht gleich dazu kommen. Gibt es irgendwelche Dinge, also was ja wohl sehr beliebt ist, ich habe das jetzt auch schon ausprobiert, dass man ChatGPT nach sich selbst fragt, ne? Dass man sagt, erzähl mal was über Daniela Cicato oder ich habe dann gesagt, sag mal Texte von Oliver Gassner, wo sind die online und was sind das für welche, gib mir mal eine Liste. Und dann hat er behauptet, ich würde auf olivergassner.de bloggen. Olivergassner.de gibt es nicht, es gibt nur oliver-gassner.de und das ist kein Blog, sondern eine alte statische Webseite. Und dann hat er mir vier, fünf Artikel genannt, die ich angeblich geschrieben habe, mit URL. Die URLs tun natürlich alle nicht, weil die alle auf eine Webseite zeigen, die es nicht gibt. Und die Artikel rein theoretisch bei den Dingen, die ich tue, hätte ich vielleicht so etwas schreiben können. Aber mindestens zwei davon waren überhaupt nicht der Ansatz, den ich gewählt hätte. Und ich habe natürlich alle vier oder fünf, die er da genannt hat, habe ich nicht geschrieben. Und das haben natürlich noch mehrere andere ausprobiert und sagen, zum Teil ist das 80% falsch. Du hast wahrscheinlich auch schon ausprobiert, oder? Was er über Genau, dich genau. weiß, hast du vielleicht mal so ein, zwei Pflöcke, die wir mal einrahmen können, was das Ding nicht kann. Ja, also da kann ich dir ganz ehrlich erzählen, ich habe als ein meiner allerersten Schritte mit ChatGPT, das war also noch im Januar diesen Jahres, habe ich das Tool gefragt, was weißt du über Daniela Cicato aus Hamburg? Und weil ich das schon eigentlich gefragt habe mit dem Kontext Recruiting, ne? Als Recruiter interessiert mich natürlich die Suche nach Personen. Also das war so mein Hintergedanke. Und ich kann dir und allen, die irgendwann diesen Podcast hören, schon sagen, ich war mega enttäuscht. Also mein Ego hat die Antwort überhaupt nicht gut getan, weil die Antwort war, ich habe keine Informationen über eine Person namens Daniela Cicato. Entweder gibt es sehr viele Personen diesen Namens, was ich ehrlich gesagt ja bezweifle, oder aber es gibt die Person nicht. Also das heißt, das Das Tool ist hat mich nicht gefunden. Und ich habe tatsächlich gestern am 1. Mai-Feiertag ein paar Stunden mich mit ChatGPT beschäftigt, weil ich nämlich noch ein paar sehr fortgeschrittene Dinge, um Befehle mit bestimmten Parametern zu kombinieren bei ChatGPT, mit dem man steuern kann, wie kreativ oder konservativ das Tool arbeiten soll. Das habe ich ausprobiert. Und in diesem Zusammenhang habe ich ChatGPT nochmal die Frage gestellt, was es über mich weiß. Und habe festgestellt, das kennt das Tool noch, das kann das Tool immer noch nicht, immer noch ja, nicht. und immer noch nicht, nein, nein. Und ich habe auch zwischendurch mal in den letzten Monaten diesen Selbstversuch gemacht und da hat das Tool mir auch explizit gesagt, es hat keinen Zugriff auf Social Media Profile, weil ich habe auch einmal gefragt, was kannst du über Daniela Cicato sagen? Guck dir ihr LinkedIn Profil an. Und da kam die Antwort, ich habe leider keinen Zugriff auf Social Media Profile, ja. Das heißt also, die Recherche nach tagesaktuellen Informationen von Menschen, die wir insbesondere über Social Media generieren können, wird ChatGPT nicht beantworten können. Und anders als bei mir, wo es sagt, kenne ich nicht, vielleicht auch, weil die Namenskombination Daniela und Cicato relativ ungewöhnlich ist, ne? Der Name Gassner ist statistisch gesehen vielleicht noch häufiger als Cicato. Und deshalb zimmert er bei deiner Frage eine Antwort zurecht, die für den nicht wissenden Leser plausibel erscheinen mag. Ja, genau. Also dafür können wir ChatGPT auf keinen Fall benutzen. Es sei denn, wir wollen nach Informationen über Personen des öffentlichen Geschehens recherchieren, aber dann hat es eben auch nur Zugriff auf Informationen der Zeit bis Herbst 2021. Unter der Motorhaube arbeitet das Unternehmen OpenAI natürlich längst an Versionen wie ChatGPT 5, die mit wesentlich neueren Daten gefüttert sind. Und es gibt inzwischen auch erste Anwendungen, weltweit 12 Webseiten, die über sogenannte Plugins angedockt wurden an ChatGPT 4. Das passierte Ende März diesen Jahres, um einfach mal in ganz abgestecktem Terrain Testanwendern das Gefühl zu geben, wie wird das denn sein, wenn ChatGPT Zugriff hat auf eine Webseite für Reisebuchungen zum Beispiel. Ja? Das heißt, die Zukunft wird dahin gehen, dass ChatGPT früher oder später an das offene Web angebunden ist. Aber bis dahin hat es eben nur bedingten Zugang zu bestimmten Informationen. Genau. Cool, Ja. dann kommen wir noch mal zu der Frage, was machst du denn jetzt damit? Also, Was? was kann so eine Recruiterin wie du, was kann sie damit machen, was jetzt im Idealfall natürlich Zeit und damit Geld spart? Genau. Ich habe da ganz konkret in den vergangenen Monaten für 15 Anwendungsszenarien Befehle ausgearbeitet, die ich für in meinem eigenen Tages- oder also Arbeitsalltag ausprobiert habe und die ich jetzt schon mit ganz vielen Recruitern in Trainings, in Vorträgen und Ähnlichem besprochen habe und wo viele das ausprobiert haben. Ich habe zum Beispiel heute gerade wieder auf LinkedIn eine Message bekommen von einer Dame, die letzte Woche Mittwoch Abend an meinem Vortrag teilgenommen hat und die hat mir heute geschrieben, wir haben gleich schon ganz viele Sachen ausprobiert, die du vorgeschlagen hast und haben schon tolle Ergebnisse erzielt. Vielen Dank dafür. Also, was sind das für 15 Szenarien? Ich denke, in dem, was ich ausprobiere, gerne in Workflows, in Prozessketten, in Abläufen, die sich in meinem Arbeitsalltag immer wieder genauso vollziehen. Und in meiner Rolle als Recruiter ist ja der Anfang, ich kriege irgendwie eine Stellenanforderung auf den Tisch und dann muss ich mir Gedanken machen, zum Beispiel, wie könnte eine Recruiting-Kampagne aussehen, um eine Stelle als Softwareentwickler zu besetzen. Das ist also ein Szenario, das ich mir eine Recruiting-Kampagne entwerfen lassen kann. Habe ich grob geplant, welche Medien ich da nutzen könnte für so eine Kampagne? Dann geht es natürlich darum, dass ich ein Stellenprofil brauche, um es zum Beispiel auf der Webseite auszuschreiben oder an Stellenbörsen. Ich kann mir mit ChatGPT in Windeseile Jobprofile schreiben lassen. Ich kann es ganz banal machen, indem ich nur sage, für welchen Jobtitel es ein Profil schreiben soll. Ich kann es aber auch ein bisschen konkreter machen, indem ich ChatGPT sage, diese und jene Aspekte sollst du dabei konkret mit berücksichtigen. Aber das Tool kann erstaunlich gut, ohne jeden weiteren Hinweis, für sehr, sehr viele Stellen komplette Jobprofile schreiben. Mit Anforderungen, Entschuldigung, mit Aufgabenbeschreibung, Anforderungsprofil, vorneweg einen einleitenden Image-Text, den es sich natürlich komplett ausdenken, wenn ich keine weiteren Infos über das Unternehmen habe. Und auch mit einem abschließenden Call to Action-Bereich, wie man das ja so schön im Marketing nennt. Bei Interesse bewirb dich bitte gerne an. Ja. Genau. So, wenn ich ein Stellenprofil habe, dann kann ich mir zum Beispiel als Recruiter Gedanken machen, mit welchen Schlagworten Keywords versehe ich eine Stelle für eine Stellenanzeige, damit sie dort auch gefunden wird von den Kandidaten, von den Bewerbenden, die danach suchen. Oder ich kann ChatGPT nutzen, um auch nochmal kritisch zu hinterfragen, ist denn der Jobtitel, den ich hier gewählt habe für die Rolle, auch wirklich ultra prägnant, um in der Ergebnisliste der Jobbörsen aufzufallen? Viele benutzen für Jobtitel irgendwelche intern gewachsenen Bezeichnungen, die draußen am Markt gar nicht so gängig sind. Ja, das heißt, hier kann ich meinen Jobtitel eingeben und mir Alternativvorschläge einholen von ChatGPT. Oder ich kann ChatGPT zum Beispiel auch meinen Jobprofiltext geben und sagen, sag mir doch mal bitte, wie genderneutral der Text wirklich ist, weil das ist auch ein Thema, was relevant ist heutzutage. Gibt es auch andere Tools für Gender Bias in Texten von Stellenanzeigen. Das heißt, ich kann mir anzeigen lassen mit einem Score von 1 bis 10, wie genderneutral ist es und kann auch konkret mir vorschlagen lassen, welche Passagen ich zum Beispiel noch umformulieren kann. So, und wenn ich dann quasi mein Jobposting nach draußen geschickt habe, weil ChatGPT die ganzen anderen Schritte mir schon geholfen hat, dann kann ich auch überlegen, jetzt möchte ich meinen Job auch noch anteasern mit einem Post auf Social Media. Zum Beispiel, dass ich einen LinkedIn-Post oder Xing oder Twitter oder Facebook-Post schreibe. Und das ist ja kein üblicher Stellentext, sondern das braucht irgendwie einen gewissen Style und gerne auch mit bisschen Emojis versehen, wie es so üblich ist auf den jeweiligen Plattformen. Und da kann ich ChatGPT entweder den Text des Jobprofils geben oder einfach nur die Headline, den Jobtitelbegriff und sagen, schreib mir bitte für LinkedIn einen Social Media Post, der so und so lang sein soll und der auch noch ein paar passende Hashtags haben soll und ein paar Emojis als Beispiel. Ja, ja und schon habe ich quasi mit ChatGPT so das ganze Thema Jobprofil schreiben, Jobinsertion vorbereiten, kann ich damit wunderbar abbilden mit dem Tool. Also das heißt, mir ganz viele Entwürfe fertigen lassen und dann gehe ich natürlich noch mal per Hand drüber und verfeine das, damit es auch wirklich das ist, wie es auch unserer Corporate Identity in der Sprache entspricht und so weiter. Ne? Ja, das ist so der große Bereich Jobprofil und Jobposting. Dann kann ich natürlich, wenn ich als Recruiter auch in die direkte Kandidatensuche und Ansprache gehen möchte, das Tool nutzen, was ich ja sehr oft mache als Headhunter. Ich inseriere ja primär nicht, sondern ich gehe ja auf die Pirsch und suche Kandidaten, die von sich aus noch gar nicht über einen Jobwechsel nachgedacht haben. Und da hilft es mir zum Beispiel, dass ich mit ChatGPT den Kontext von Stellen durchleuchte, und besser verstehe, was hat es denn eigentlich mit dieser Jobrolle wirklich auf sich? Welche Themenfelder sind damit verwandt? Indem ich mich da reingezoomt habe, kann ich ChatGPT andocken und daran dann auch sagen, jetzt schlag mir doch mal lauter Stichworte vor, nach denen ich explizit suchen kann auf Plattformen wie LinkedIn. Und da sind immer Stichworte dabei, auf die ich auch selber komme. Aber da sind auch häufiger Stichworte dabei, wo ich erstmal in Wikipedia oder auf anderen Kanälen hätte recherchieren müssen, um da drauf zu kommen. Ja? Das heißt, hier ist das Tool wirklich eine große Zeitersparnis. Und wenn Weil ich das dann praktisch quasi. diese Wortfelder kennt, in Anführungszeichen. Also die Genau. hat einfach bestimmte Worte mit jetzt diesem Jobtitel vernetzt, die du in deinem Kopf jetzt damit nicht vernetzt hättest, weil du nicht täglich damit zu tun hast, ne? Genau, richtig. Für bestimmte Stellen weiß ich natürlich auf Knopfdruck, auch wenn du mich nachts wecken würdest, dass ich dir da 20 Stichworte, die themenkontextsensitiv passen, könnte ich dir nennen. Aber es gibt auch immer mal Stellen, wo man vielleicht auf ein 21. Keyword nicht gekommen wäre oder wo man neu im Thema ist. Ne? So, und dann ist es toll, da reinzuzoomen. Das Thema kennen bestimmt auch viele Inhouse-Recruiter. Die können nämlich oft gar nicht, je nach Größe des Unternehmens, in allen einzelnen Stellen bis in die allerkleinste Tiefe alles durchdrungen haben, ja. Da hilft ChatGPT einfach unheimlich schnell und fundiert. Ja, und dann haben natürlich viele Headhunter oder Recruiter den Traum, dass ChatGPT einem gleich passende Kandidaten liefert. Ich darf hier kurz erzählen, heute Nachmittag habe ich gerade mit einem Chef einer Executive Search Firma gesprochen. Der hat nämlich gesagt, so Daniela, jetzt erzähl doch mal, was könnten wir bei dir lernen zum Thema ChatGPT, wenn du zu uns zum Training kommst, dann bring uns bei, dass der uns auf Knopfdruck alle passenden Kandidaten namentlich nennt. Und da habe ich gesagt, das muss ich dir gleich sagen. Das vergiss mal, das kann das Tool nicht. Ja, am besten sollst du ihn noch anrufen und mit den Termin vereinbaren, ne? Genau, richtig. So, aber was kann das Tool, um uns in der Suche nach Kandidaten zu unterstützen? Zumindest in Ansätzen kann es das. Da habe ich ein bisschen rumgespielt und bin da drauf gekommen, weil ich irgendwo mal gelesen hatte, das war schon im Februar oder so, dass ChatGPT ja auch Software-Code schreiben kann. In der Zeit gab es da mal so einen Artikel, müssen sich jetzt die Softwareentwickler Gedanken machen um ihren Job, was ja total absurd klingt, ne? Wir jammern alle seit Jahr und Tag, es gibt zu wenig Softwareentwickler. Und jetzt kehrt sich das auf einmal um, Fragezeichen. So, und da habe ich gedacht, wenn dieses Tool Programmiersprachen beherrscht, egal ob jetzt in C oder in Ruby on Rails oder was auch immer man da haben will oder PHP, dann muss das Tool doch bestimmt auch in der Lage sein, um die sogenannten die boolesche Logik zu beherrschen. Und die boolesche Logik nutzen wir Recruiter in dem Moment, wo wir auf Plattformen wie LinkedIn oder Xing ganz gezielt bestimmte Stichworte logisch miteinander so verknüpfen können, dass der Algorithmus, das wie eine gute Datenbankabfrage versteht. Also ich sag mal, alle Controller und all diejenigen, die in der Business Intelligence arbeiten und Datenbankabfragen machen, die kennen auch diese boolesche Logik. Und diese Boolean Strings oder diese Boolean Logic ist was, was man wie Vokabeln lernen muss und dann auch sich so ein bisschen Routine aneignen muss, bis man damit richtig gut arbeitet. Man kann LinkedIn und Co. auch ohne die boolesche Logik anwenden, aber dann findet man nie alle passende Profile so gut, sondern kann immer nur das absahen auf der Oberfläche, was allen anderen nicht so gewieften Recruitern auch angezeigt wird. Und dann sprechen alle die gleichen Kandidaten an, was natürlich nicht der Traum ist. Dann antworten die Kandidaten auch nicht so. Deshalb macht es also Sinn, gut zu verstehen, wie durchforste ich denn solche Plattformen wirklich strukturiert und zielgerichtet nach allen in Frage kommenden Personen. Da hilft die boolesche Logik. Und diese boolesche Logik kann man im Übrigen auch anwenden, allerdings noch etwas fortgeschrittener, als wenn ich es nur auf LinkedIn nutze. Wenn ich zum Beispiel von Google oder anderen Suchmaschinen ausgehend sagen will, finde mir jetzt, ohne dass ich einen LinkedIn-Recruiter-Account habe, der ja etliche 1000 Euro im Jahr kostet, finde mir aus Google heraus auf der Plattform LinkedIn Personen, die den und den Skill haben, in dem und dem Job arbeiten, an dem und dem Ort sind. Sowas kann man von Google und anderen Suchmaschinen aus machen, aber man muss natürlich genau wissen, wie frage ich sowas. Und das ist ein bisschen komplexer für Ungeübte mit der boolischen Logik. Und sowas kann ChatGPT auch, dass ich einen Befehl erteile und sage, schreib mir einen boolischen Skill, um auf LinkedIn nach Personen zu suchen für den Job XYZ, die das und das können sollen. Oder suche mir oder schreib mir einen boolischen String, mit dem ich auf Google nach Personen suchen kann, die in LinkedIn verzeichnet sind und die das und das und das haben oder können. Und dann schreibt das Tool sehr geschwind einen String und diese Strings, die funktionieren auch. Also ich habe das mehrfach ausprobiert, etliche Male natürlich, indem ich dann diese Strings in Google kopiert habe, in LinkedIn. Ich muss sagen, ich als sehr geübter Forscher mit der boolischen Logik, ich schreibe von der Syntax her deutlich korrektere Codes oder Strings. Also das macht ChatGPT nicht perfekt zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Nicht, bin ich auch nicht nur ich, der das auffällt, aber es ist etwas, was funktioniert. Und jemand, der das noch gar nicht kann, kann damit schon mal wenigstens loslegen. Und die, die es können, können sich einen rudimentären Basiscode in Anführungsstrichen damit schreiben lassen und gehen von Hand drüber und korrigieren es. Ja. Das ist zum Beispiel so ein Use Case. Oder was auch in der Kandidatensuche benutzt werden kann, ist, dass wenn ich dann Kandidaten gefunden habe, dann muss ich die auch irgendwie kontaktieren. Entweder ich rufe an, was so viele Executive Search Headhunter machen, oder aber, was viele Recruiter sehr gerne machen, man schreibt die Leute an über LinkedIn oder Xing. So, und das ist etwas, wo viele Recruiter aus meiner Erfahrung heraus sich nicht genug Gedanken machen, hey, wie formuliere ich denn so ein Anschreiben, damit das auch so toll ist, dass es Leute vom Hocker reißt, die gar nicht darauf warten, dass ein Jobangebot ihnen plötzlich auf Silbertablett schwebt. So, und ich darf dir erzählen, Oliver, als ich genau über diesen Hack für ChatGPT meinen ersten Blogbeitrag geschrieben habe, wie kann ChatGPT ein tolles Direktanschreiben verfassen? Genau in dem Moment bekam ich von einem Recruiter eine Jobanfrage auf Xing und die war so unter aller Sau. Ich wurde angefragt für einen Junior-Recruiter-Job und es war so furchtbar generisch. Und dieses Anschreiben, das jemand da von Hand geschrieben hat, habe ich einfach mal direkt neben den Text gelegt, den ChatGPT aufgrund meines Befehls geschrieben hat. Und das war schon gleich drei Längen besser. Wobei nach meiner persönlichen Einschätzung sind die Texte, die ChatGPT da generiert, auch noch nicht gut genug, weil ChatGPT macht das, was ja viele machen, was statistisch wahrscheinlich ist. Und meine Prämisse ist gerade bei dem Anschreiben von Kandidaten, genau nicht das zu machen, was alle anderen auch machen, um sich ein bisschen abzuheben. Da muss Also man dann wenn schon man sich ein macht, bisschen was mehr alle stellen. machen, ich sage immer, wenn man macht, was alle machen, passiert, was bei allen passiert und bei den Genau. meisten passiert nichts Spannendes, ne? Genau Also. so. Und ChatGPT ist da hier in der Lage, schon auch im ersten Wurf besser zu sein, indem es Ähnliches macht, was andere machen, sodass viele damit schon glücklich sein werden. Ich habe nun einen speziellen Qualitätsanspruch in sehr vielen Dingen. Du kennst mich ja auch ein bisschen, ne? Ich bin ja ein bisschen picky, kann ich mal hier zugeben und auch über mich selber lachen. Genau, also da ist ChatGPT auf jeden Fall eine Inspiration, um bestimmte Absätze schon mal so zu formulieren, dass man zumindest als Recruiter nicht mit einem weißen Blatt Papier startet bei solchen Texten, weil das ist das, wo viele so einen Horror haben, ja? So, und wenn ich dann jetzt mal wieder dieses Feld der Kandidatensuche und Ansprache verlasse und mich gedanklich in dem Ablauf des Recruiting-Prozesses an den Punkt begebe, dass ich sage, wir haben Stellenanzeigen geschaltet, wir haben Kandidaten gesucht und angefragt und dann melden die sich zurück und schicken uns zum Beispiel ihre Bewerbungen. Und dann hilft uns ChatGPT im Auswahlverfahren, weil es uns dieses vereinfacht und auch transparenter machen kann. Zum Beispiel können wir als Recruiter, wenn wir jetzt einen aussagekräftigen Lebenslauf bekommen, wo also viel Fleisch auf dem Rippen ist an Informationen, wo wir aber vielleicht für diesen spezifischen Job noch nicht die Fachexpertise haben, um genau beurteilen zu können, wie gut passt der Kandidat oder wie gut passt er nicht. Wenn wir das nicht mit der Frage zum Beispiel an den Fachvorgesetzten, der diese Stelle zu besetzen hat, weiterleiten wollen, sondern es selber herausfinden wollen, können wir da ChatGPT befragen, indem wir die wichtigen Elemente des Lebenslaufes, Stichwort DSGVO, niemals Namen oder sonstige personenbezogene Daten der Bewerbenden in ChatGPT eingeben. Und ich gebe auch niemals Daten, bei welchem Unternehmen jemand gearbeitet hat oder aktuell arbeitet. Das lösche ich alles raus, bereite also meinen Befehl in einer Textdatei vor, und sorge dafür, dass alles, was ich in das Tool eingebe, keinen Rückschluss auf Personen zulässt. Aber ich kann dann ChatGPT sagen, schau dir hier das an, was jemand in seiner Bewerbung zu stehen hat. Parallel dazu gebe ich dir hier unser Jobprofil für die Stelle X mit den Anforderungen und Aufgaben. Bitte weise mir jetzt aus, anhand von 10 Kriterien, wie gut oder wie schlecht diese Person zum Jobprofil passt. Und schon kriege ich, wenn ich will, eine Tabelle, wo sich das Tool von alleine die 10 wichtigsten Aspekte auf dem Jobprofil raussucht und das Jobprofil analysiert. Und teilweise auch dazu schreibt im Ergebnis, diesen und jenen Aspekt kann ich nicht beurteilen, weil das nicht aus den Unterlagen hervorgeht. Und das ist was, was ich total toll finde im Vergleich zu vielen Bewerbermanagementsystemen, die draußen am Markt üblich sind. Es gibt ja viele Unternehmen, die haben solche sogenannten ATS, Applicant Tracking Systems, Bewerbermanagementsysteme im Einsatz, wo Bewerbungen, die eingehen, vollautomatisiert abgeglichen werden mit dem Jobprofil. Und dann kriegen die Bewerbungen einen sogenannten Score im System. Manche werden sofort ausgeblendet vom Score und oft auch fälschlicherweise, weil die Systeme nämlich bestimmte Informationen gar nicht auswerten. Wenn zum Beispiel heute Kandidaten ihre IT-Skills in Grafiken darstellen, was beliebt ist, dann können solche Algorithmen der Maschinen das gar nicht verstehen, sondern die sind darauf trainiert, Text zu verstehen. Ich kann die und die Software bedienen als Experte oder als, was weiß ich, Basisanwender. Ja, das versteht ein Algorithmus, aber eine Grafik versteht ein Algorithmus nicht. Und ein normaler Algorithmus würde solche Bewerber mit einem niedrigen Ranking versehen oder mit niedrigen Score versehen oder sie gar aussortieren, was ja falsch wäre. ChatGPT hilft uns hier, diese Passungen sichtbar zu machen. Und dann kann ich als Anwendender möglichst vorurteilsfrei an dieser Stelle, finde ich, entscheiden, wie relevant ist denn jetzt diese Person? Ja, ich habe auch einen Hack rausgefunden, wo ich mehrere Bewerber gegeneinander vergleichen lassen kann durch ChatGPT im Abgleich mit dem Jobprofil, um mir ein Ranking zu erstellen. Bewerber A, B, C kriegt Platz 1, 2, 3. Mit welcher Begründung? Ja, wer hat welchen Skill und wem fehlt was? Ja, das ist echt total toll, weil das funktioniert auch in Sekunden schneller, ja. Und Und dann, ich habe auch. man muss es ja im Prompt explizit eingeben auf Basis, wovon die verglichen werden sollen, ne? Und dadurch. Du benutzt jetzt hier einen Begriff Prompt, den würde ich gerne noch mal kurz zurückstellen und gleich drauf eingehen, was meint das, weil jetzt bist du da schon im Fachsimpeln. Genau, also wenn du erlaubst, Oliver, stelle ich das noch mal kurz zurück und ziehe erst noch mal meinen Bogen zu Ende, was ich so für Anwendungsszenarien entwickelt habe, dass wir das einmal abhaken. So, das heißt, also jetzt habe ich Bewerbungen bekommen und weiß, okay, wen finde ich toll, wen will ich näher kennenlernen zum Beispiel. Und dann, ja, lade ich die Leute ein zum Interview. So, und beim Interview ist es natürlich so, dass der Recruiter auch einen gescheiten Job machen sollte, weil wer viel fragt, kriegt viel Antwort, wer gescheit fragt, kriegt gescheit Antwort. Und das bedeutet, dass ich mir mit Hilfe von ChatGPT auch wieder in Sekundenbruchteilen Fragen fürs Interview erstellen lassen kann, die einen konkreten Fachbezug zur jeweiligen Stelle haben. Und zwar so interessant, ich kann mir Hard Skills, Fragen um Hard Skills zu identifizieren oder zu erfragen, ausarbeiten lassen. Welche Fragen kann ich stellen, um mich über die Soft Skills von Bewerbern zu informieren? Ich kann auch verhaltensbezogene Fragen stellen, um quasi aus dem Verhalten der Vergangenheit Rückschlüsse ziehen zu können. Wie wird jemand sich in der Zukunft verhalten? Das sind ja so Vorhersagemodelle für die Erfolgswahrscheinlichkeit von Personen in der Eignungsdiagnostik. Und das kann ich so schnell machen, auch sogar zum Beispiel Assessment Center fragen. Ja, ich kann Softwareentwickler als Non-Techie, was ich ja als Recruiter auch bin, kann ich sozusagen Fragen stellen lassen nach bestimmten Codes, ja, dass die Kandidaten dann Code korrigieren müssen oder einen sauberen Code schreiben müssen, was das Tool dann analysiert. Das ist also wunderbar. Da kann ich mit so einem vorbereiteten Fragebogen zum Hiring Manager gehen, also dem Fachvorgesetzten, der die Stelle besetzen muss, und kann da punkten, indem ich sagte, guck mal, ich habe uns hier mal einen schönen Fragebogen vorbereitet. Das wird der Kollege wahrscheinlich nicht so oft gesehen haben, ne? Und die Kandidaten sind dann auch beeindruckt, wenn sie merken, da stellen wir ihnen mal ordentlich fundierte Fragen. Genau. Oder ich kann zum Beispiel Daten aus der Bewerbung oder auch Daten, die ich dann aus einem Interview verschriftlicht habe, kann ich mir ein Exposé erstellen lassen, um zum Beispiel, ja, entweder ein Kurzexposé oder ein ausführliches Exposé, um als Headhunter ein Kandidatenprofil an meinen Kunden zu übersenden. Ja, auch hier gebe ich natürlich nie personenbezogene Daten ein, immer alles anonymisieren, Datenschutz. Aber das funktioniert sehr gut, ja. Und als großen last but not least Themenbereich, dem ich mich bisher gewidmet habe, und dann sind wir bei den 15 Themen, haben wir die damit alle einmal durch, ChatGPT ist ja gemacht für Textarbeit und demzufolge kann ich es auch benutzen, um meine Korrespondenz mit Kandidaten entwerfen, verbessern zu lassen. Also alle Textszenarien, die ich habe, zum Beispiel auch Textvorlagen, die in dem Bewerbermanagementsystem als Vorlage hinterlegt sind, die kann ich mal überarbeiten mit ChatGPT, sei es, dass ich zum Beispiel eine Eingangsbestätigung verschicke, die dann mal nicht wie von so einer Maschine ganz kalt gefühlt wirkt, sondern die auch mal so ein bisschen Schmackes und Empathie, vielleicht auch ein bisschen Humor reinbringt oder eine Einladung zum Interview oder auch das, was die wenigsten Recruiter gerne machen, eine empathische Absage schreiben. Wir alle drücken uns irgendwie gerne davor. Und da hilft ChatGPT einfach, Textbausteine zu liefern. Ich schreibe natürlich ganze Texte, aber ich nehme die nie komplett so. Ich gehe immer noch mal über alles drüber. Aber hier ist eben einfach, man hat einen Impuls, man fängt nicht beim Nullpunkt an. Ne? Genau. Ja, das sind so die Szenarien, die ich alle ausgearbeitet, ausprobiert habe, auch in einem E-Book schon zusammengefasst habe. Und ich habe schon ganz viele andere Punkte, ich glaube 12, 13, 14 andere Szenarien, für die man auch noch mal was machen kann. Mit ChatGPT dann irgendwie auch ins Themenfeld Employer Branding, Personalmarketing und so weiter passen. Also es gibt eigentlich ganz, ganz viele Anwendungsszenarien, ja. Also No. beim E-Book geht mal auf talentrakete.de und Nee. dann kommt. Nee, nee, da geht man auf Oh, ChatGPT.talentrakete.de. ja. Und dann, aber GPT, ne? So, Genau. also ChatGPT.talentrakete, was? Com oder DE? DE. .de, .de. genau. Und da findet ihr das E-Book und da könnt ihr dann massiv rumspielen, wenn ihr euch jetzt, wenn ihr jetzt mit den Ohren schlackert und sagt, oh Gott, was kann ich damit machen? Gibt es jetzt so ein paar Learnings, wo du sagst, das sind so ein paar Tricks. Jetzt bringen wir das Thema Prompt wieder. Also Prompt ist das, Genau. was man dem Roboter entgegenwirft, damit er dann was zu tun hat. Also die Aufgabe, die man da stellt. Kannst du uns da ein paar Tricks verraten, mit denen du sozusagen deutlich oder relevant bessere Ergebnisse erreichst als mit anderen Vorhergehensweisen? Da gibt's ja so ein paar Dinge, die sich jetzt ja schon so ein bisschen etablieren, ne? Also da habe ich jetzt schon Genau. mehrere Varianten davon gelesen. Aber da bin ich jetzt mal gespannt, was du uns noch da so an Tricks hast, wie man sozusagen den Roboter zähmt. Genau. Also es ist so, wie du sagst, die Befehle, die wir eingeben, heißen Prompt. Und sich mit Prompts auseinanderzusetzen, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, auch wenn wir ohne etwas von Prompts zu wissen mit ChatGPT interagieren können, wird uns das nicht zu optimalen Ergebnissen in vielen Fällen führen, weil hier gilt das Prinzip Garbage in, Garbage out. Also je mehr ich mir Gedanken mache und dem Tool den Kontext meiner Aufgabe vermittle, umso zielgerichteter wird es antworten. Und aus diesem Grund spricht man in der KI-Welt inzwischen auch schon vom Prompt Engineering oder Prompt Writing als einem der ganz wichtigen Zukunftsskills. Und ich darf hier einfach mal verraten, in den Vereinigten Staaten gibt es Menschen, die sich inzwischen darauf spezifiziert haben, für andere Menschen und ihre Business-Szenarien professionelle Prompts zu entwickeln. Und jetzt dürft ihr mal raten, wie viel die so verdienen im Jahresgehalt. Kurze rhetorische Pause. Ich lüfte den Schleier. 335.000 US-Dollar Jahresgehalt. So, ich darf verraten, an dem Punkt bin ich noch nicht angekommen, dass ich so viel verdiene mit meinen ChatGPT-Vorträgen, aber ich bin auch noch kein Super-Prompt-Engineer. Ich entwickle mich da auch immer noch weiter. Aber ich habe trotzdem schon vier Tipps herausgefunden, die ich mitgebe. Ich nenne die vier Ps für pfiffige Prompts. Und zwar der erste Tipp ist es, dass wir ChatGPT möglichst konkret sagen, was für ein Ergebnis wir gerne haben wollen. Sprich, was für eine Art von Text soll das Tool generieren und um welche Informationen soll es sich dabei handeln? Was will ich konkret wissen? Welche Informationen will ich haben von ChatGPT? Also Themenkontext umreißen. Der zweite Tipp ist, dass wir uns Gedanken machen, ist für meinen Anwendungsfall von Bedeutung, wie lang oder wie kurz der Text sein soll. Beispiel, wenn ich einen Social-Media-Post formulieren möchte, Auf Twitter gibt es eine Zeichenbeschränkung und auch auf LinkedIn will ich kein seitenlanges Epos schreiben. Oder noch viel konkreter, wenn ich einen Text entwerfen will, mit dem ich auf LinkedIn Kandidaten anschreibe zu einem Job, dann habe ich da maximal 1900 Zeichen inklusive Leerschritten, Interpunktion und so weiter. In diesem Fall ist es natürlich wichtig, dass ich ChatGPT sage, wie viele Worte oder Zeichen soll der Text umfassen, den ich von ChatGPT anfordere zum Thema XYZ. Ein dritter Punkt ist, dass ich vom Tool vielleicht nicht nur einfach einen ellenlangen Fließtext bekommen möchte, sondern dass ich möchte, dass der Text in einer gewissen Struktur ausgegeben wird, damit es schöner zu lesen und zu konsumieren, besser gegliedert ist. Das heißt also, ich kann in meinem Befehl definieren, dass ChatGPT die Antwort in Überschriften, in Zwischenüberschriften, mit Aufzählungspunkten gliedern soll oder vielleicht sogar auch als Tabelle formulieren soll. Und ich habe bisher noch nie explizit formulieren müssen, was in der Tabelle horizontal und vertikal steht. Das versteht das Tool bisher in meinen Anwendungsfällen aus dem Kontext von alleine und hat es richtig angewandt. Aber das kann man im Zweifel natürlich auch noch zusätzlich als Information mit aufgeben. Ja, das heißt also, das Tool kann uns hier wirklich ganz unterschiedlich strukturierte Texte ausgeben. Und das ist natürlich toll. Also ich mag das. Genau. Und einen vierten Tipp, den ich hier habe, der auch einfach, aber zugleich auch recht wirkungsvoll ist, ist, dass wir ChatGPT mitgeben, aus welcher Zielgruppenperspektive es beim Schreiben, Handeln, Denken soll und welchen Sprachstil es benutzen soll. Ich kann also zum Beispiel, wenn ich den Hintergrund eines Jobs verstehen möchte, sagen, als erstes denke wie ein Recruiter und erkläre einem 10- oder 15-Jährigen, was es mit der, was macht jemand, der in einem Job als XY arbeitet? Ja? Als Prompt Engineer. Genau. Was macht man als Prompt Engineer? Ja? So, oder ich kann dem Tool auch mitgeben, das mache ich zum Beispiel, wenn ich Entwürfe für die Ansprache von Kandidaten formulieren lasse, dass das Tool besonders mitreißend, neugierig machend schreiben soll, dass es gerne auch mit rhetorischen Fragen arbeiten soll. Oder wenn ich zum Beispiel einen Social Media Post entwerfen lassen möchte, dass ich sage, schreibe im Copywriting-Stil, benutze Emojis, all solche Dinge, nutze die Story, nutze die Methode des Storytelling, arbeite mit Metaphern. Also all diese Dinge kann ich dem Tool schreiben und zwar genau so, wie ich sie jetzt sage. Ich muss dafür also keine bestimmten Fachformulierungen nutzen. Die gibt es auch. Das sind Sachen, die probiere ich jetzt gerade aus, um das noch weiter auf die Spitze zu treiben und zu verfeinern. Aber auch ohne, dass man das alles kann, sind wir in der Lage, das Tool schon an eine längere oder an eine kürzere Leine zu nehmen. Ja? Und das kann ich jedem empfehlen, da mal so ein bisschen mit rumzuspielen, weil je spezifischer unsere Aufgaben, unsere Prompts an das Tool gerichtet sind, umso qualitativ hochwertiger ist der Output. That's it. Das sind die 4 Ps. Alles klar. Ich habe jetzt gerade auch mal ein bisschen rumexperimentiert. Nee, also ich habe versucht, dem Ding was über Talentrakete zu entlocken, beziehungsweise über dich. Das Ah. funktioniert in der Tat nicht. Aber das Lustige war, ich hatte mich bei Talentrakete vertippt und hatte geschrieben Talentradkete. Und das hat er dann auch wiederholt, ja, und hat aber gesagt, es sei eine Plattform Ah. zur Vermittlung von Fachkräften, was nicht ganz stimmt, ja, was keine Plattform ist. Und hat dann, als ich über dich was gefragt habe, hat er gesagt, ich soll doch bitte da auf der Webseite nachschauen. Ja, Also genau. Das hat er mir am Wochenende auch gerade gesagt. Also ja, genau. vorgestern. Also es ist Genau. in der Ja. Tat, also bei mir hat da was funktioniert, aber ich glaube, über mich sind deutlich viel mehr Texte halt online oder mit meinem Namen, weil ich seit 1900, also seit es das Web gibt, stopfe ich es mit Texten von mir voll. Ja, und Genau. das heißt, Und da mein hat er Unternehmen hat wahrscheinlich jahrelang deutlich auch, mehr. Ja. genau, mein Unternehmen hat lange auch unter einem anderen Namen firmiert, ne? Ja, Den ja, Namen ja. und die Webseite Talentrakete sind erst sichtbar seit Anfang 2021. 2021, ja genau. Ja, Und ja. von daher kann er das so noch gar nicht Kann er lange das kennen. entsprechend Ne? Das ist, nicht, glaube ich, der ja. Grund dafür. Ja. Ja. Ja, Aber er wir antwortet bleiben, eben nicht immer. genau, wir bleiben gespannt, was sich da im Bereich ChatGPT beziehungsweise KI-Tools, es gibt ja noch x andere, ja. Also ich habe jetzt heute auch mal dieses Neuroflash ein bisschen ausprobiert. Da kann man, Ich ich auch glaube, gestern. bis zu 2000 Worte kann man sich kostenlos da generieren lassen. Das war so mittel okay. Ich fand es, es hat gegenüber, mit einem ähnlichen Prompt gegenüber ChatGPT ein bisschen einen Hauch abgelu-. Also es war nicht ganz so qualitativ hochwertig, fand ich. Wird man beobachten müssen. Ist natürlich aus Genau. Datenschutzgründen, weil es in der EU ist es sicher etwas weniger bedenklich. Genau, den Und Aspekt will ich gerne mal aufgreifen, wenn ich ja, darf, genau, Oliver. Neuroflash ist tatsächlich ein Tool, was für diejenigen, die dem deutschen Datenschutz sich besonders verpflichtet fühlen, ist es zu empfehlen, weil es stammt aus Deutschland. Ich habe das Tool auch an diesem Wochenende ausprobiert und habe festgestellt, es ist schon ein sehr, sehr wirkmächtiges Tool. Ich fand es aber lange nicht so intuitiv anwendbar wie ChatGPT. Ne? Das war schon was, wo ich gedacht habe, boah, das, also wenn ich den Bezahl-Account nutze, eine der Versionen, dann lohnt es sich vielleicht, sich da so tief rein zu zoomen. Aber an ChatGPT finde ich einfach so charmant. Ich setze mich ran, es hat einen Suchschlitz, den ich bedienen kann und es ist so intuitiv dadurch, dass man eigentlich ohne Hürden loslegen kann. Aber das Thema Datenschutz ist natürlich ein ganz wichtiges. Ich habe das schon ein paar Mal heute in einer Runde hier erwähnt. Ich mag das noch mal ein bisschen spezifizieren, wenn ich darf, Oliver, weil Ja, klar, gerne. logischerweise ist das Thema Datenschutz, egal in welchem Zusammenhang ich ChatGPT nutze, wichtig. Ja. Aber noch mal eine Spur wichtiger im Kontext Recruiting, Personalarbeit, wo wir es ja mit besonders sensiblen Personendaten zu tun haben. Also, das Unternehmen OpenAI aus Amerika hat mit dem Ausrollen von ChatGPT den Ansatz verfolgt, den wir von vielen US-amerikanischen Anbietern kennen, auch mit Phase beginnend und Book endend zum Beispiel, lief nicht immer von Anfang an mit dem Datenschutz und vor allem dem Aufklären der Nutzer, welche Daten erhoben werden und was man damit macht, ernst genommen. Und in den vergangenen Wochen hat ja Italien für mehrere Wochen den Zugang zu ChatGPT sperren lassen. Auch die deutschen Datenschutzbehörden haben einen dicken Fragenkatalog nach Kalifornien geschickt. Und in diesem Atemzug hat ChatGPT seit Ende April in zwei Phasen, habe ich das bemerkt, immer jeden Tag, wenn ich mich eingeloggt habe, ist ein bisschen was anderes passiert, so ein bisschen jetzt die kurze Leine gemerkt, die es aus Europa gibt. Das heißt, es gibt jetzt folgende Verbesserungen. Wenn man sich jetzt das erste Mal seit längerer Zeit wieder einloggt oder überhaupt sich das erste Mal einen kostenfreien Account schnappt, dann informiert einen ChatGPT beim ersten Anmelden, dass wir niemals personenbezogene oder sonstige sensible Daten in das Tool eingeben sollen, weil das Tool die Daten verwenden könnte, um Neues dazuzulernen. Ja? Und ChatGPT weist auch darauf hin, dass es zu fehlerhaften und auch teilweise zu verletzenden Informationen kommen kann und dass wir als User zu jeder Antwort, die wir vom Tool bekommen, auch Feedback geben können. Das war so der erste Schritt, der ausgerollt wurde. Und der zweite Schritt war, dass ChatGPT, es war, glaube ich, am 25., ja genau, ich weiß es ganz genau, es war der 25. April, US-amerikanische Zeit, zu uns spät abends die Zeit, habe ich dann abends im Internet irgendwie mitbekommen, dass es auf dem Blog von OpenAI mit Datum vom 25.01. die Informationen gab, dass ChatGPT jetzt ein Opt-out anbietet, mit dem wir direkt sagen können beim Anmelden und nicht beim An in unseren User-Einstellungen, dass ich generell möchte, dass meine Daten ausgeschlossen werden für das Lernen des Algorithmus. Das heißt, da geht man einmal in die Einstellungen rein, setzt seine Häkchen und das sorgt dafür, dass niemals die Daten, die wir mit unseren Anfragen eingeben, für das maschinelle Lernen trainiert werden. Und es ist ganz wichtig, dass wir das tun, weil bevor es das gab, ich erzähle mal einen Schwank, was in echt passiert ist. Im Ausland, nicht in Deutschland, gab es von der Firma Samsung mehrere Softwareentwickler. Habe ich mehrere Artikel drüber gelesen, unter anderem im Business Insider und bei TM3. Dass Softwareentwickler von Samsung den Code vom Algorithmus von Samsung in ChatGPT eingegeben haben mit der Aufforderung, ChatGPT soll den Code auf Fehlerquellen durchsuchen. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, den heiligen Gral, den teilen die Softwareentwickler so vollkommen unbedarft mit der Plattform. Also, das kann man umgehen, indem man jetzt in den Einstellungen aktiviert, ich möchte, dass meine Daten ausgeschlossen sind vom maschinellen Lernen. Ich persönlich bin auch schon Wochen vorher auf ein Formular gegangen von ChatGPT, wo man sagen konnte, dass all meine Daten ausgeschlossen werden und nicht gespeichert werden. Aber wenn wir das Tool anwenden, merkt sich ChatGPT in unserem Account jede Anfrage, jeden Chat. Wir können das sogar umbenennen. Wir können das von Hand löschen, dann ist es raus aus dem Tool. Aber um uns das Anwenden leichter zu machen, dass wir auf frühere Chats zurückgreifen können, speichert das Tool das automatisch ab. Und das bedeutet, selbst wenn meine Angaben nicht zum Lernen, zum weiteren Machine Learning genutzt werden, sind meine Daten im System. Und auch wenn ChatGPT damit vielleicht keinen Schindluder macht, können wir alle nicht ausschließen, dass ein Hacker ChatGPT knackt und dann Zugang zu den Daten hätte. Es passiert heutzutage überall, dass auch ein Hochsicherheitsbogen, vermeintliche, eingebrochen wird und die Firmen erpresst werden. Und aus diesem Grunde habe ich es für mich von Anfang an ganz bewusst so entschieden, dass ich niemals personenbezogene Daten oder auch Daten, die sensibel über unser eigenes Unternehmen sind, in das Tool eingebe. Weil nicht nur, dass meine Daten nicht zum Learning genutzt werden, auch wenn man meinen Account dort hacken würde und die Daten erbeutete, kann niemand Rückschlüsse ziehen, worum geht's. Ich würde also zum Beispiel niemals, wenn ich bei uns im Team ein Meeting durchgeführt habe und wir wollen das protokollieren, würde ich niemals ChatGPT mit diesen Informationen arbeiten lassen, weil ich keine Lust habe, zumindest nicht im Kontext, Talentpakete. Ja? Weil ich nicht möchte, dass das irgendwo abgreifbar ist. Und da möchte ich wirklich alle, die sich mit sensiblen Daten selber beschäftigen im Arbeitsalltag, auch darum bitten, in ihrem eigenen Interesse und der Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten und deren Daten sie benutzen, das vielleicht für sich zu reflektieren, ob sie das vielleicht auch so adaptieren wollen. Ja, es ist, glaube ich, schon, ich weiß nicht, ob es schon gibt oder ob es nur geplant ist, aber ich glaube, bei Teams soll es eingebaut werden, dass man da ein Teammeeting hat und die KI protokolliert das mit und fasst es zusammen. Ja? Und das ist natürlich vor dem Hintergrund der Frage, wo diese Daten dann liegen und wer alles an diese Daten dann drankommt. Also ich glaube, ich habe gerade erst wieder gelesen, dass die Microsoft-Produkte eigentlich nicht, also die Cloud-Produkte nicht wirklich geeignet sind, um die Cloud-Produkte sollte man nicht wirklich benutzen, wenn man datenschutztechnisch auf der sicheren Seite sein will, was jetzt wieder ein komplett anderes Thema ist. Mit Ja, dem aber es Thema, dockt da an, genau. ne? Also ich würde in der Zukunft, oder was erwarte ich für die Zukunft? Es gibt ja jetzt schon erste Tools, mit denen man sich eigene Chatbots bauen kann, firmeneigene. Und ich denke, in der Zukunft werden wir es erleben, dass es solche Technologien gibt für das Entwickeln hauseigener KI-Chatbots, die auf den Algorithmen von ChatGPT und Co. basieren, aber wo die Daten im eigenen Unternehmen gehostet Da werden. habe ich übrigens kürzlich einen Experten gefragt, wie viele Texte der denn braucht als Ja. Basis zum Lernen. Magst du raten? Wie viel Texte der Oder braucht? wie viel Nullen hat es? Braucht er 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 Texte? Na, schon eine Million, würde ich mal So, schätzen. der Witz ist, der kann ab 100 Texte. Kann der schon, also es ist Krass. jetzt natürlich die Frage, wie umfangreich Was ist für der, Texte, genau. Ja, aber der Text, genau. wenn ich jetzt natürlich Tweets habe, braucht er 100 Tweets, wenn ich Lebensläufe habe, braucht er 100 Lebensläufe, wenn ich 100 Ablehnungsschreiben habe, also wenn ich ein Ablehnungsschreiben habe, braucht er halt 100 Ablehnungsschreiben und so weiter und so fort. Aber schon ab 100 Texte kann der, also Matchen sozusagen, ne? Und signifikant lernen, ja, weil. ja. Weil er dann schon diese statistischen Zusammenhänge entwickeln kann. Und das fand ich schon überraschend, dass er nur so wenige braucht. Ja, Genau, das heißt für. um rudimentär was zu entwickeln, das glaube ich schon, aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, ne? Je größer der Datensatz ist, mit dem das Tool lernt, umso mehr Kontexte versteht es auch, ne? Also wir wollen ja in unseren Business-Anwendungen in der Regel auch eine Relevanz haben mit dem, was die Tools machen, ne? Von Mal so, daher. mal so, ja, mal so, mal so. Also wenn ich jetzt ein Arzt bin und ich will da nur solche Diagnosen verfassen, dann will ich halt möglichst dass der nicht anfängt, jetzt über Sperlinge im Frühling zu fantasieren oder so, ja. Also, Ja. wenn ich einen sehr definierten also einen Zieltextbereich habe, der einigermaßen eingegrenzt ist, dann könnte das durchaus positiv sein. Also in der Tat, so wie du sagst, ich glaube, dass es da mittelfristig eben Inhouse-Lösungen geben wird, so wie es ja auch schon Bildgeneratoren gibt, die nur auf dem eigenen Rechner laufen. Ja, Ja. wird es, denke ich, auch Textgeneratoren nehmen. Also wenn ich habe keine Ahnung, wie viel zigtausend Tweets geschrieben, ne? Wenn ich ihm die geben würde, dann könnte der einfach fröhlich für mich vor sich hin twittern, ja. Genau. Oder ich habe über 6000 Blogbeiträge, ja, da könnte er, ja, also oder 100 Gedichte oder so, und da könnte ich sagen, schreib mal noch mal 100, ja, oder so. Also ich denke, das wäre durchaus, also jetzt, es gibt ja dann in vielen Unternehmen, bei 100 Texten bist du ja schnell, ne? Also was Das weiß ist ich, klar, genau. Handwerkeranfragen und so, und dann sagst du einfach so, mach eine Handwerkeranfrage für eine neue Küche im Büro oder so, ja? Und dann fragt er dich vielleicht noch was zurück oder so, und dann hättest du sowas, ne? Also wenn du bestimmte Sachen ein paar Mal geschrieben hast, dann kann er damit sogar schon was anfangen. Gut, das ist Genau. Zukunftsmusik. Apropos Zukunftsmusik. Jetzt muss ich gerade selber überlegen. Am 16. Mai ist das, ne? Am 16. Mai, also wenn ihr das, also 2023, je nachdem, wann ihr das hier hört, vielleicht hört ihr das in 10 Jahren und lacht euch schief und krumm, was wir da über KIs. Und ihr seid vielleicht eine KI und lacht euch schief und krumm, weil ihr das schon könnt, was wir hier über KIs erzählt haben. Aber wenn ihr das zeitnah hört hier und seht, am 16. Mai gibt es einen kleinen Workshop mit der Daniela, da wo wir uns 2 Stunden mit ChatGPT beschäftigen. Eine Stunde etwa gibt Daniela nochmal ein paar Inputs, unter anderem auch nochmal zum Thema Datenschutz und zeigt, wie sie das macht. Aber in der zweiten Stunde, da nehmen wir einen Case einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers, also eine ganz konkrete Stelle, und bauen dazu ein paar dieser Texte und machen richtig hands-on praktische Arbeit. Ihr könnt, wenn ihr schreibt einfach Daniela oder mich an und fragt nach dem Link zu dem Event. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Ich packe es hier auch in die Shownotes, sowohl bei YouTube als auch zum Podcast. Und da sehen wir uns dann spätestens wieder. Genau. Und an der Stelle mag ich vielleicht, weil du sagst, die Leute können mich gerne anschreiben, sollten wir einmal auch erwähnen, wie man mich erreicht, weil mein Ja. Nachname ist ja phonetisch ein bisschen, phonetisch einfach, aber nicht jeder weiß, wie man ihn schreibt. Meine E-Mail-Adresse ist aber einfach, nämlich Daniela mit IE natürlich, Daniela at talentrakete.de und Talentrakete in einem Wort, also so einfach wie es nur geht, Daniela at talentrakete.de. Und Oliver, wie ist deine Mailadresse? Die ist og@ogok.de. Das ist doch auch schön kurz. Ja, Oder Oliver Pugassner. og@ogok. Ja, oder oliver.gassner@gmail.com. Okay, ja Ja. super. Die habe ich seit, als man noch Einladungen brauchte, um einen Gmail-Account zu kriegen. Ich glaube, ich habe hunderte von Einladungen vergeben. Immer wenn ich wieder welche hatte, habe ich die wieder verteilt. Damals, Anfang der 2000er. Genau, Ja, liebe die Leute. letzte große Anwendung, die man genutzt hat auf Einladung, war Clubhouse. Erinnerst du dich auch noch, ne? Zu Beginn der Ja, als ich dann Corona-Pandemie? kam, mit meinem Android-Account, waren die ganzen iOS-User schon wieder weg. Ja, also es gab Genau, so eine das habe ich am kurze, Wochenende gelesen. Die so. überlegen jetzt, wie sie ihr Businessmodell aufmöbeln und haben ganz viele Leute entlassen müssen, weil ihr großer Boom schon wieder vorbei ist. Ja, die waren einfach zu langsam. Also aus meiner Sicht ist es einfach eine schlechte Idee, irgendwas zu bauen, das erstmal nur auf iOS funktioniert. Da muss relativ schnell, und da gibt es ja inzwischen auch Entwicklungsumgebungen, wo man sowas parallel entwickeln kann. Aber einfach jetzt zu sagen, wir nehmen es für das Betriebssystem, was es am wenigsten gibt, dann können Sie es ja gleich für wie heißt das Ding, BlackBerry oder so entwickeln, ja, und sagen, Ja, Na, aber jetzt wie muss auch ich mal immer. protestieren. Als Wie auch immer. Netflix-User muss ich jetzt protestieren. Nein, es gibt einfach viel, viel mehr. Es gibt einfach viel mehr Android-User als iOS-User. Das Aber ist ich einfach der glaube, Fakt. ChatGPT ist ja zum Glück Das für ist. alle Plattformen offen Also, übrigens, und gestern, glaub, gestern war es. Ja, gestern oder vorgestern sagt meine Tochter: Oh, in Snapchat gibt es jetzt auch ein KI-Bot. Also und dann hat sie den genau. KI-Bot gefragt, was sie mit ihrem Freund an dem Tag unternehmen könnte und so. Und der hatte so ein bisschen amerikanische Distanzverhältnisse. Also, als sie gesagt hat: So, was kann man hier in der Nähe machen? Ja, dann waren es immer gleich so 500 50. Kilometer. 50 Kilometer oder so, ja, und dann hat sie gemeint, ne, noch näher und so, und dann hat er gemeint, ja, sie könnte hier am Ort im Steißlinger See schwimmen gehen, das ist aber noch ziemlich kalt, aber selbst also man muss jetzt nicht, sogar bei Snapchat muss man nicht mehr mit Menschen reden, sondern man kann jetzt mit dem Snapchat KI-Bot reden, also wahrscheinlich wird das jetzt einfach überall eingebaut und wir beobachten das mal. Demnächst mache ich auch mit der Maike Leopold machen wir was zum Thema. Was hast du jetzt gesagt? ChatGPT, Hype oder genau. Hype Hyperhope. oder Hope, ja. Also ist halt, wir haben es irgendwie anders genannt, ich habe schon wieder vergessen. Also sozusagen ist das nur ein Hype oder ist das irgendwie nützlich? Es ist schon interessant, dass jetzt zum Beispiel Microsoft sozusagen versucht, Bing, also die sagen halt, alles was Google auch nur 1 € Umsatz klaut, ist gut für uns, ja. Und mal schauen, ja, ob sich das durchsetzt, dass sowas in alle Arten von Software jetzt eingebaut wird oder ob da auch irgendwann eine Ernüchterung einsetzt. Also der Gartner-Hype-Cycle in Bezug auf generative Text-KI, das werden wir, denke ich, noch beobachten in den nächsten Wochen und Monaten. Genau, the race is on. Auch in einer atemberaubenden Geschwindigkeit, wenn ich das vielleicht noch zum Schluss sagen kann. Ich werde ab und zu mal gefragt, ja, Daniela, du als KI-Expertin und so weiter oder ChatGPT-Expertin. Ich sag's dir mal, ich sehe mich nicht als Expertin, ich bin Recruiterin und ich zoome mich für einen Nicht-KI-Experten hier tief in das Thema rein, aber Experte bin ich da nicht. Und umso erstaunlicher finde ich, wenn man wahrnimmt, wie schnell sich dieses ganze Rad dreht. Ich habe letzte Woche, vielleicht hast du es auch bemerkt, Olli, auf LinkedIn einen Post gesehen. Und da hieß es, in der vergangenen Woche, nur in den 7 Tagen der letzten Woche, sind weltweit über 1000 KI-Anwendungen neu gelauncht worden. Und das ist einfach das Tempo, mit dem wir uns bewegen. Das ist wirklich eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, nicht alle davon werden überleben. Viele davon werden auch wieder die Segel streifen. Aber es ist natürlich toll, wenn es auch viele andere Technologien gibt. Es gibt inzwischen auch Open-Source-Anwendungen, die mit ähnlichen Sprachmodellen wie ChatGPT arbeiten, zum Beispiel Stable LM, die für die Softwareentwickler jetzt in die Plattform GitHub mit eingebaut wurden, damit Entwickler damit arbeiten können, zum Beispiel für ihre Bewerbungen und ähnliches. Also es ist toll, wenn wir jetzt in eine Ära kommen, wo viel Wettbewerb ist. Das sorgt natürlich immer für mehr Verbraucherfreundlichkeit. Und gut, dass wir auch Behörden haben, die sich Gedanken machen, dass wir das nicht zügellos laufen lassen, weil es ist schon so, dass wir alle darauf achten müssen, dass wir uns nicht ins Knie schießen. Ne? Wir haben ja auch gesehen mit einigen Anwendungsmöglichkeiten, die es mit Facebook gab. Stichwort Datenschutz oder Datenmanipulation oder Nutzermanipulation für Wahlvorgänge in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten. Das hat ja auch Stilblüten getrieben, weil es nicht reguliert war oder nicht ausreichend reguliert war. Und deshalb gucken wir einfach mal, wie sich das so alles entwickelt. Wir sind Aber gespannt. Fakt ist, wenn ich das noch als Schlusswort und Schlussmantra sagen darf, ich gehöre nicht zu der Fraktion, die sagt, wir müssen jetzt total Angst haben vor dem, was da passiert. Auch nicht vor der Angst, oh Gott, ich verliere jetzt meinen Job, obwohl Recruiter sind auf der Liste der 20 gefährdetsten Jobs ersetzt zu werden von ChatGPT Version 4 auf Platz 20. Ich mache mir aber nicht die Sorgen, sondern das Mantra, was ich mir jetzt angeeignet habe, ist die Erkenntnis, wir als Menschen, als Arbeitskraft werden nicht einfach von irgendeiner KI ersetzt, sondern unseren Job übernehmen andere Menschen, die smart mit KI-Anwendungen umgehen können. Und genau aus dem Grund zoomen wir uns hier rein und ihr habt es heute euch auch angehört und seid vielleicht auch ein bisschen mehr als vielleicht schon zuvor inspiriert, da einzutauchen und was auszuprobieren. Weil früher oder später brauchen wir das alle oder werden es mehr oder weniger alle so nutzen, wie wir heute überhaupt nicht mehr darüber nachdenken, in Google zu recherchieren. Ja. Ja, in der Tat. Also wir benutzen auch schon relativ viele KI-Anwendungen, ohne es zu merken. Ja, also zum Richtig. Teil steckt es unter der Motorhaube von Google und so weiter und so fort. Und das wird sich zeigen. Aber genau diesen Satz, das finde ich ganz gut, diese Äußerung. Oder der Gerd Leonard sagt immer, KI vernichtet nicht Jobs, sondern es macht bestimmte Teile von Jobs überflüssig und meistens die Teile von Jobs, die nicht besonders angenehm sind. Ja, und das werden wir jetzt mal beobachten, wie sich das entwickelt. Vielleicht entweder wir lachen in 3 Jahren darüber, dass wir uns überhaupt damit beschäftigt haben, ja, so wie mit Bitcoin und Web 3D, ne? Niemand redet mehr vom Metaverse, interessanterweise, ja, weil es jetzt plötzlich was gibt, was man benutzen kann. Oder wir stellen dann fest, okay, das war eine spannende Zeit, am Leben zu sein. Wir haben sozusagen, viele sagen ja, das wird revolutionärer als das Smartphone, ja. Manche sagen, es wird revolutionärer als das Internet. Das wird noch ein bisschen, das ist schon steil, ja, aber wir beobachten das. Liebe Daniela, ursprünglich wollten wir eine halbe Stunde reden, dann habe ich schon gesagt, das wird sicher knapp. Jetzt sind wir erst bei einer Stunde und 23 Minuten, also ungefähr. Aber ich hoffe, dass sich niemand gelangweilt hat. Wer es bis hierhin geschafft hat, dem sage ich, dem werfe ich entgegen. Lebt lange und in Frieden, möge der Saft mit euch sein. Bye bye.